Die Geschichte, die hier erzählt wird, findet ihren Anfang in der prähistorischen Ära, der sogenannten Steinzeit, und noch ein paar Steine weiter. Die Erde begann sich zu verändern und viele Arten starben aus, auch die Steinzeitmenschen. Die letzten ihrer Art waren die Croods, eine ganz normale, naja, fast normale prähistorische Familie mit ihren ebenso prähistorischen Eigenschaften. Wir wollen sie kurz vorstellen. Da gab es Vater Gruck, Mutter Uga, die Oma, die dem Vater ziemlich auf die Nerven ging, Tochter Eep, Sohn Thunk und das Nesthäkchen Sandy. Aber lassen wir doch Tochter Eep ein paar Worte sagen. Mit jeder Sonne kommt ein neuer Tag, ein neuer Anfang. Die Hoffnung, dass heute alles besser wird als gestern. Aber nicht für mich. Ich heiße Eep und das ist meine Familie, die Croods. Falls ihr es noch nicht erkannt habt an den Tierfällen und der fliehenden Stirn, wir sind Höhlenmenschen. Die meiste Zeit verbrachten wir in unserer Höhle. Im Dunkeln. Nacht für Nacht. Tag für Tag. Ja, trautes Heim, Glück allein. Wenn wir doch mal rausgingen, dann im Kampf um Nahrung in einer rauen, feindseligen Welt. Für mich war es schon Kampf genug, meine Familie zu überleben. Eines Morgens, als die Sonne aufging, konnte es Eep nicht erwarten, endlich aus der dunklen Höhle rauszukommen. Sie schob den Felsen, der als Tür diente, zur Seite und ging hinaus. Vater Gruck gefiel das nicht, denn erst wenn er ein Zeichen gab, durfte man die Höhle verlassen. Oh, wir sind ewig in dieser Höhle gewesen. 3 Tage sind nicht ewig. Doch, mit dieser Familie schon. Eep, kommst du jetzt mal da runter? Du machst so ein Drama draus. Gruck gab das Zeichen, dass ein Tier laut sein sollte, aber mehr nach einem Erstickungsanfall klang. Mom, wir können dann los. Nach einem wiederholten Rufen kam dann auch die Großmutter heraus. Ich lebe noch! Der Tag ist ja noch jung. Und du bist immer noch fett! Frühstücksformation! Sie bildeten einen Kreis und steckten die Köpfe zusammen. Ich will gleich echte Höhlenmenschen-Action von euch sehen. Wir machen es schnell. Wir machen es laut. Wir machen es als Familie. Und hab nie, keine Angst vor irgendwas. Dieses allmorgendliche, ziemlich lautstarke Ritual diente dazu, sich Mut herbeizurufen, um das Frühstück zu organisieren. Heute sollte es das Ei eines Urvogels sein. Jawohl, Frühstück! Diese Eier waren beachtlich groß, mindestens 2-mal so groß wie ein heutiges Straußenei. Aber erstmal wurde ausgelost, wer dem Urvogel das Ei klauen sollte. Wer ist dran? Wir werfen, Oma. Kopf oder Hintern? Kopf! Hintern, Thunk ist dran. Auf die Position. Okay. Thunk, los! Heute war also der Sohnemann an der Reihe. Vorsichtig schlich er sich zum Nest des Urvogels. Er hatte Glück. Das gefiederte Urtier war gerade aushäusig und so konnte er in aller Ruhe das Ei aus dem Nest holen. Das Ei unterm Arm geklemmt, schlenderte er zu den anderen zurück, die sicherheitshalber hinter einem Felsen Schutz gesucht hatten. Vor der Höhle sollte dann das Ei feierlich verspeist werden. Wer hat Hunger? Okay, was coole Sache denn. Bitte sehr, immer rein damit. Dem Sohnemann rutschte das Ei aus der Hand und fiel auf den steinigen Boden. Es platzte und lief zum größten Teil aus. Tut mir leid. Heute gibt's Fastfood, Leute. Schnell schlürften alle der Reihe nach das Eigelb heraus. Für Papa Gruck blieb nur ein einziger trauriger Tropfen über. Ach, das geht schon klar. Ich hatte ja letzte Woche was. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel und schluckte das Licht der Sonne. Zwei Finger Warnung! Kommt kurz, los! Komm schon, die Dunkelheit bringt den Tod, das wissen wir doch. Schnell liefen alle in die Höhle, bis auf Ib. Ist sie noch da draußen? Sie hasst die Höhle, das weißt du doch, Grog. Ib war einen Felsen hochgeklettert, um noch ein wenig vom Sonnenlicht mitzubekommen. Komm bitte morgen wieder zurück. Wie kann sie denn die Höhle nicht mögen? Sie ist so kuschelig. Naja, sie ist etwas dunkel. Na, so dunkel auch wieder nicht. Ib! Ja? Komm schon, ich muss die Höhle dicht machen. Okay. Komm jetzt! Plötzlich tauchte eine Raubkatze auf. Nun war Eile geboten, in die Höhle zu kommen. Ib! Komm runter! Die Raubkatze bewegte sich auf Grog zu, der schnell einen Stein nahm und ihn auf die Raubkatze warf. Das hielt sie für einen Moment zurück. Ib war jetzt unten und rannte mit ihrem Vater in die Höhle. Ins Auge gehen können. Ich hab aufgepasst. Ich war nicht in Gefahr. Was hast du da oben gemacht, Ib? Keine Ahnung. Wonach hast du gesucht? Nach nichts. Wieso bist du dann darauf geklettert? Keine Ahnung. Wieso hast du keine Ahnung? Oh. Hör auf, nach Sachen zu suchen. Angst hält uns am Leben, Ib. Hab nie keine Angst vor irgendwas. Was hat das bitte alles für einen Sinn? Hm? Wie war das? Ich meine, wieso sind wir hier? Ich weiß nicht, wozu wir das alles machen. Niemand behauptet, dass Überleben Spaß macht. Nichts macht Spaß. Ha? Ja, nur, hör auf. Ich weiß nur nicht, wozu sie ihren eigenen Felsvorsprung braucht. Darum geht's mir. Sie muss sich über ein paar Sachen klar werden und braucht ihren Freiraum. Was für Sachen? Wie lange soll das dauern? Mal im Ernst, sie hört mir jetzt schon nicht mehr zu. Ib hatte ihrem Vater einen kleinen Stein gegen den Kopf geworfen. Ey! Siehst du, und wie sie dir zuhört. Wenn sie überleben will, muss sie unsere Regeln befolgen. Wie wär's mit einer Geschichte? Ib liebt Geschichten. Sehr gut. Wie wär's mit einer Geschichte, hä? Eine Geschichte? Oh ja! Okay, leihst du mir das? Danke. Grog nahm der kleinen Sandy eine Fellpuppe aus der Hand, mit der Ib früher gern gespielt hatte. Ib, dein alter Lieblingsbär? Oh, ich spiel mit dem Ding seit Jahren nicht mehr. Heute hören wir die Geschichte von Crispy Bär. Vor vielen, vielen Monaten hat diese kleine Bärin mal gelebt. Sie war am Leben, denn sie hörte auf ihren Vater und verbrachte ihr Leben in Routine, Dunkelheit und Schrecken. Glücklich und zufrieden. Crispy hatte nur ein furchtbares Problem. Sie steckte voller Neugier. Ja. Und eines Tages wollte das neugierige Bärenkind auf einen Baum klettern, bis ganz nach oben zum Wipfel. Und sofort, als sie oben angekommen war, sah sie dort etwas Neues und starb! Einfach so? Ja! Die letzten Momente voller Schrecken sind ihr immer noch ins Gesicht gemeißelt. Dasselbe Ende wie immer. Thunk jedenfalls schien die Geschichte seines Vaters kapiert zu haben. Ist klar, das ist klar. Ich werde nie was Neues ausprobieren. Sehr gut, Thunk. Na schön. Jetzt wetzen wir uns noch die Zähne und legen uns auf einen Haufen. Die ganze Familie kuschelte sich nun zu einem Knäuel zusammen. So schlief man eben in der Steinzeit. In der Nacht wurde Ib durch ein Licht geweckt. Es schimmerte durch einen Spalt im Höhleneingang. Plötzlich flogen Funken durch die Höhle. So etwas hatte Ib noch nie gesehen, denn Feuer war ihr noch völlig unbekannt. Jetzt konnte sie ihre Neugier nicht mehr unterdrücken. Vorsichtig schob sie den Fels vor dem Eingang zur Seite und kroch hinaus. Draußen entdeckte sie ein großes Licht, das sich bewegte. Vorsichtig folgte sie dem Lichtschein und entfernte sich immer weiter von der Höhle. Als sie dem Licht langsam näher kam, bemerkte sie einen Schatten, der schnell an ihr vorüberhuschte. Dann plötzlich stand sie vor einer brennenden Fackel, die im Sandboden vor ihr steckte. Neugierig schaute sie sich die Fackel von allen Seiten an, bis auf einmal ein merkwürdiges Tier auf zwei Beinen auftauchte. Es hatte einen Kopf wie ein Warzenschwein und zwei riesige Keilzähne. Ib stürmte auf das Tier zu, nahm es in den Schwitzkasten und drückte fest zu. Dadurch fiel dem zweibeinigen Tier eine Maske vom Kopf. Und es sah auf einmal ziemlich menschlich aus. Luft! Du kannst reden! Ich bin ein Mensch, wie du! Beim Gerangel zwischen den beiden war die Fackel umgefallen und drohte auszugehen. Der junge Mann wollte sie sich holen, aber Ib hielt ihn zurück. Hey, nein, das gehört mir! Bitte, nein, warte! Nein. Hey, geh raus! Ich hab's gefangen! Ich! Geh wieder hin, bitte! Bitte, ich hasse die Dunkelheit. Der Junge pustete in die Glut der Fackel und das Feuer flackerte wieder auf. Komm raus! Siehst du das, was du ihr sagst? Ja, das heißt fast. Die Sonne? Nein, Feuer! Na, wo gehst du hin, Feuer? Es geht nirgendwo hin. Du hast gesagt, es würde ausgehen. Entschuldige. Kommt es von da, wo du herkommst? Nein, ich mache es. Ib packte den jungen Mann und schüttelte ihn kräftig durch. Mach eins für mich. Okay, es... Mach! Kommt doch nicht aus mir raus! Mach eins! Das ist eine Angewohnheit, oder? Bist du tot? Falls du tot bist, krieg ich dann dein Feuer. Schreck! Erst jetzt bemerkte Ib, dass der Junge ein pelziges Tier um seinen Bauch gebunden hatte. Es war ein Faultier, mit dem der Junge sich anscheinend verständigen konnte. Wirklich? Hörmuscheln, aktivieren. Sehe ich auch so. Tigermädchen, wir müssen sofort hier weg. Was soll das? Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich bin Guy. Guy. Und das ist Klammer, Koch, Gesprächspartner, Navigator. Und er hält meine Hose oben. Was ist Hose oben? Wer bist du? Oh, Ib. Ich muss dir was sagen, Ib. Mit der Welt geht's zu Ende. Was? Ja, ich nenne es das Ende. Klammer bestätigte Guys Befürchtung. Und woher weißt du das? Ich hab's gesehen. Es kommt auf uns zu. Zuerst fängt der Boden an zu wackeln. Dann bricht er auf. Und alles fällt rein. Feuer. Lava. Ich will nicht dramatisch klingen, aber... Glaub mir. Alles, worauf wir stehen. All das, was du hier siehst, ist bald weg. Wir müssen weiter nach oben. Ich kenne einen Berg. In der Richtung. Unsere einzige Chance. Komm mit mir. Ich kann nicht. Okay. Hier. Guy holte eine Muschel hervor und blies hinein. Wenn du überlebst, ruf mal durch. Ib nahm die Muschel, schnüffelte an ihr und blies auch hinein. Danke. Plötzlich war Guy verschwunden. Hallo? Dafür tauchte jemand anderes auf. Papa Grug. Er hatte seine Tochter schon überall gesucht. Dad! Hast du dich verletzt? Was hat dich verschleppt? Gar nichts. Ich bin selber rausgegangen. Du... Was? Dad, lass mich mal erklären. Aber Grug wollte nichts hören und erteilte Ib Höhlenarrest. Gemeinsam gingen sie zur Höhle zurück, wo sie von Mama Uga empfangen wurden. Ib! Mom! Grug, was ist passiert? Weißt du was? Ich bin so wütend auf sie, dass ich gerade nicht mit dir reden kann. Ib! Das glaubt ihr mir nie. Ich habe was gefunden, was Neues. Neu? Neu ist ein großes Problem. Wartet. Ib bleibt innerhalb vom Familienkillerkreis. Es war nichts Schlechtes. Doch, Neu ist immer schlecht. Nein, er war nett. Was? Augenblick. Er? Ich dachte erst, es wäre ein Warzenschwein. Aber dann ist daraus ein Junge geworden. Komisch. Normalerweise ist es umgekehrt. Ib hat einen Warzenfreund. Ib hat einen Warzen... Den Jungen gab es. Guckt her, okay? Ich werde ihn mal rufen. Ib nahm die Muschel, die sie von Guy bekommen hatte, und blies kräftig hinein. Da der Rest der Familie so eine Muschel noch nie gesehen, geschweige denn gehört hatte, griff Panik um sich. Sie schlugen Ib die Muschel aus der Hand und trampelten auf ihr herum, bis sie kaputt war. Ib war traurig und sauer zugleich. Was ist nur los mit euch? Es war gefährlich. Es war wunderschön. Ich zeig euch was Gefährliches. Da! Au, mein Riechknubbel. Okay, Ib, das reicht. Wir gehen wieder in die Höhle und du, Fräulein, bleibst da drin, bis du älter bist als, du weißt schon. Sie! Was? Grug zeigte auf Oma. Du kannst mich nicht ewig da drin einsperren. Dann passierte, was Guy Ib vorausgesagt hatte. Die Erde erbebte und von den Gipfeln der Berge stürzten die ersten Steinlawinen herab. Er sagte, das würde passieren. In die Höhle, lauft! Das Beben wurde heftiger. In der Erde zeigten sich die ersten Risse, die immer weiter auseinanderdrifteten. Die Familie schaffte es nicht mehr in die Höhle, da der Eingang verschüttet wurde. So schnell wie das Beben anfing, war es auch wieder vorüber. Eine große Staubwolke legte sich über das Tal. Habt ihr es alle gut überstanden? Ja. Grog, sie ist weg. Unsere Höhle. Nein. Als sich die Staubwolke verflüchtigt hatte, sah Eeb, dass ein Teil des Gebirges, das ihr Tal umschlossen hatte, verschwunden war. Vor ihnen lag ein neues Tal und gab eine Landschaft frei, die sie noch nie vorher gesehen hatten. Sie war üppig grün, voller Bäume und Blumenfelder. Das müsst ihr euch ansehen, Leute. Da müssen wir hin! Nein, nein. Niemand von uns geht irgendwo hin. Hat der Junge noch mehr gesagt? Doch die Antwort musste auf sich warten lassen, denn plötzlich tauchte die Raubkatze wieder auf. Grog und seiner Familie blieb nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorn zu ergreifen. Gemeinsam sprangen sie vom Bergmassiv in das unbekannte grüne Tal hinunter. Es war ziemlich hoch, aber sie landeten auf dickem, weichen, grünen Moos. Die Raubkatze allerdings traute sich den Sprung nicht zu und blieb zurück. Wo sind wir? Ich weiß es auch nicht. Ich bin nicht sicher. Unten. Irgendwo unten. Aber eins steht fest. Wir können nicht denselben Weg zurück. Wir können nicht im Freien bleiben ohne Schutz. Wir müssen dringend eine Höhle finden. Also tretet bloß dahin, wo ich hintrete. Okay, seid schön leise. Ich hoffe, noch weiß nichts Großes, dass wir hier sind. Vorsichtig, Schritt für Schritt, kämpften sie sich durch den unbekannten, dichten Urwald. Sie kamen nur langsam voran und schon bald fing es zu dämmern an. Du, sag mal, suchen wir irgendwie nach exakt derselben Höhle? Jetzt mal, okay, wenn ihr mich fragt, wenn ich wollte das nur mal so einwerfen, also wenn ich die Höhle aussuchen dürfte. Dann würde ich eine kleinere Höhle nehmen. Wie aus dem Nichts stand plötzlich ein riesiger Säbelzahntiger vor ihnen. Mit fletschenden Zähnen kam er auf sie zu. Doch dann entdeckte Grog eine Höhle. Höhle! Lauf! Sie war nicht weit von ihnen entfernt. Schnell liefen sie zum Eingang. Kommt, Rhino! Rhino, los! Ey, guck mal, die Höhle hat eine Zunge, voll cool! Naja, nur dass die Zunge einem Urwal gehörte. Der verschluckte zwar die ganze Familie, spie sie aber sofort wieder aus. Grog zählte nach, ob auch wirklich alle wieder draußen waren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 7. Das heißt, wenn wir Chunky die Killerkatze mitzählen. Oma meinte den Säbelzahntiger, der plötzlich wieder vor ihnen stand und sie anknurrte. Aber die Raubkatze stockte auf einmal, drehte sich um und verschwand. Ha! Sie hat Angst vor der Dunkelheit. Wartet, wir haben auch Angst vor der Dunkelheit. Im dämmerigen Abendlicht war am Himmel ein riesiger Vogelschwarm zu erkennen, der merkwürdige Formationen flog. Fasziniert beobachteten Grog und seine Familie die feuerroten Vögel. Wie ein Wirbelsturm schraubte sich der Schwarm auf einmal in die Tiefe. Killerkreis! Die Vögel hatten es auf ein Tier abgesehen, griffen es an und fraßen es innerhalb von Sekunden bis auf das Skelett auf. Dann entdeckte der gefräßige Schwarm auch Grog und seine Familie. Die Piranhas der Lüfte flogen auf sie zu und kreisten über ihren Köpfen. Langsam schraubten sie sich zu ihnen hinunter. Eeb sah ein abgebrochenes Tierhorn zwischen ein paar Steinen liegen. Sie schaute es sich genau an, hob es auf und blies hinein. Der junge Guy befand sich oberhalb des Tals auf einem Berg und hörte den Ton. Als er den Schwarm der Todesvögel am Himmel sah, wusste er sofort, dass sich Eeb in Gefahr befand. So schnell er nur konnte, lief er ins Tal. Unten angekommen, entzündete er eine Fackel. Er hielt sie hoch und ließ die Flammen durch die Luft kreisen. Die Hitze des Feuers und die aufsteigenden Funken vertrieben schließlich den Schwarm. Guy war ziemlich stolz auf sich. Tada! Als Greg und die anderen Guy sahen, zogen sie plötzlich Grimassen und gaben seltsame Laute von sich. Eine Reaktion, um wahrscheinlich ihre Angst vor dem Fremden und dem Feuer zu verbergen. Und anscheinend zeigte es auch Wirkung bei Guy. Höhlis! Höhlis? Höhlenmenschen! Geh beiseite! Das sind praktisch halbe Tiere! Siehst du ihre wulstige, fliehende Stirn? Ja. Die riesengroßen, primitiven Zähne? Ja. Oh, die extreme Körperbehaarung. Das hat einen Schwanz. Ja. Okay, schließ die Augen. Ich muss sie leider zur Strecke bringen. Nein, geht nicht. Das ist meine Familie. Was? Er hat die Sonne in der Hand. Nein, nein, das ist Feuer. Und wo kommt es her? Er macht es. Mach eins für mich. Nein, Dad, es kommt nicht aus ihm raus. Mach eins. Greg packte Guy, schüttelte ihn durch und zerdrückte ihn fast. Wissen Sie, Sie sind Ihrer Tochter sehr ähnlich. Toll, danke. Jetzt ist er kaputt. Och, eine Babysonne. Stopp, hey, halt Abstand. Wir wissen nicht, was es will. Also wir setzen uns alle hierher und warten, dass die Sonne wiederkommt. Und morgen finden wir eine neue Höhle für uns und machen weiter, als ob es heute nie gegeben hätte. Das wird ein Spaß, Eve. Eve, fass ihn nicht an. Wer weiß, wo der vorher war. Thunk kam der Fackel sehr nahe, zu nahe, und seine Fellbekleidung ging in Flammen auf, was er allerdings als Sympathiebezeugung auslegte. Sandy tut dem Feuer weh. Sandy, nein, Feuer ist kein Spielzeug. Oh, was für ein süßes Kerlchen. Oh, hey, halt Abstand. Nein, warte. Es mag mich. Hey, es beißt mich. Thunk, versteck dich vor ihm im hohen, trockenen Gras. Nun war diese Idee besonders bekloppt, denn das trockene Gras fing sofort Feuer. Oh. Nein, halt bitte, ich bin doch erst 9. Ah, ich weiß nicht. Oh, noch mehr Feuerbabys. Panisch rannte der brennende Thunk durch ein Maisfeld, das ebenso in Flammen aufging. Die anderen liefen ihm hinterher, um ihm zu helfen. Ein ziemlich großer Maiskolben wurde durch die Flammen so erhitzt, dass er wie eine Rakete durch das Feld schoss und unsere Steinzeitfreunde mit sich nahm. Es war ein rasanter, schneller Flug, dem das steinzeitliche Gehirn wohl kaum in Echtzeit folgen konnte. Aber es war die Gelegenheit, sich in so enger Runde auf dem Maiskolben ein bisschen näher kennenzulernen. Was seid ihr für ein Haufen? Bitte entschuldige, wir sind die Croods. Und du bist? Guy? Hi, Guy! Der rasante Flug des Maiskolbens endete in einem dichten Gestrüpp. Zum Abschluss explodierten die Maiskolben auf dem Feld, schossen zum Himmel hinauf und zeigten wohl das erste Feuerwerk in der Geschichte der noch sehr jungen Menschheit. Zu guter Letzt prasselten aufgeblähte Maiskörner auf Familie Croods nieder. Ui, sieht aus wie Zauberei und duftet voll nach Essen. In diesem Moment war das Popcorn erfunden. Nein, nicht essen! Das ist neu! Der nächste Morgen wurde mit einem reichhaltigen Frühstück begonnen und jeder stopfte sich mit Popcorn voll. Erst nach einer Weile bemerkte Eve, dass Guy sich heimlich verdrücken wollte. Wo wollen wir denn hin? Der Berg, weiter nach oben, Ende der Welt, schon vergessen? Das ist doch schon längst vorbei. Unsere Höhle musste dran glauben. Nein, das war erst der Anfang vom Ende. Das Ende vom Ende, das kommt noch. Eve, leg das sofort hin. Wir lassen ihn doch nicht einfach gehen. Was ist, wenn wir keine Höhle finden, bevor die Sonne untergeht? Was ist, wenn es ein paar Tage dauert? Was ist, wenn die Vögel wieder auftauchen? Wir brauchen sein Feuer, Dummkopf. Na schön, du bleibst bei uns, bis wir eine Höhle gefunden haben. Was? Nein, mach ich nicht. Zieh mich ja bloß nicht mit rein. Damit Guy sich nicht nochmal heimlich verdrücken konnte, stopfte ihn Greg in einen hohlen Baumstamm und nahm diesen auf die Schulter. Ihr könnt ja hierbleiben, aber lasst mich gehen. Ich habe einen Traum, eine Mission, einen Grund zu leben. Jetzt nicht mehr. Ich habe eine Idee. Gehen wir auf den Berg da. Das ist zu weit. Dad hat sich wirklich total auf eine Höhle versteift. Es gibt Höhlen auf diesem Berg. Warst du schon mal da? Es ist ein Berg. Berge sind sicher. Auf Bergen gibt es Höhlen, Wasser und Stöcke. Mom, hast du das gehört? Ich krieg meinen eigenen Stock. Ja, Stöcke und Höhlen und Stöcke, verrückte Stöcke. Gehen wir los. Ruhe. Greg zeigte auf den Berg, auf den auch Guy gezeigt hatte. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Wir gehen zu diesem Berg. Frag nicht warum, ist so ein Bauchding. Es fühlt sich richtig an. Also ich weiß nicht, wir sind bisher noch nie so weit gelaufen, Greg. Ich glaube, ich habe dafür nicht die richtigen Füße. Und ich lebe nicht mehr lange genug, um da anzukommen. Lasst uns losgehen. Ach, kommt schon, das wird toll. Unsere ganze Familie gemeinsam unterwegs auf einer langen, schleppenden Reise durchs Land. Tag und Nacht, nur wir allein. Wir erzählen uns Geschichten, wir lachen. Das wird uns zusammenschweißen als Familie. Ist das nicht toll? Wir machen unseren ersten Ausflug zusammen. Hör auf, du schubst euch, reißt dir die Zunge. Was ist, sollen wir etwa umdrehen? Könnt ihr haben, ich schwör's euch. Wir drehen so schnell um, das glaubt ihr nicht. Dad, ich muss ganz doll. Komm schon, du kannst es noch halten. Ich bin nicht sicher. Nun, diese Verhaltensweise bei dieser Wanderung könnte man heute mit einem normalen Familienausflug vergleichen. Nein, nein, nein. Und nochmal, nein. Ich darf jedenfalls nicht mit leerem Magen. Was? Wir sind alle ziemlich fertig. Wir essen, wenn wir da sind. Das dauert zu lange. Ich schnapp mir einen Snack. Oma wollte sich das Faultier Klammer schnappen, aber Guy hatte etwas dagegen. Machen Sie das nicht, der schlitzt Sie auf. Er ist ein Haustier, er wird von niemandem gegessen. Haustier, was ist das? Ein Tier, das man nicht aufisst. Wir nennen sowas Kinder. Kein Mensch braucht ein Haustier, das ist abartig und falsch. Das ist was zu essen. Nein, nein, bitte. Guy hatte die Befürchtung, dass er auf der Speisekarte landen sollte. Aber Greg meinte, eine Riesenente, die ihnen über den Weg lief. Nicht das, das! Essen macht alles besser. Los jetzt, zeig mir den Jäger in dir. Ich? Du nicht, du bist immer noch gesperrt. Komm schon, Tank. Meine Füße tun weh. Tank hatte jetzt das Nest der Ente entdeckt und klaute ein Ei. Der Vogel sah das und stürzte sich auf Tank, der daraufhin einen halben Meter in den Boden gedrückt wurde. Halt durch, Tank! Ich komme schon! Warum machst du denn das? Was genau tun die? Jagen. Bleib weg von mir! Nein, sag schon, was tun die? Hast doch tonnenweise Eier! Leg einfach ein neues! Aber mit dem Riesenvogel war nicht zu reden. Der schnappte sich sein Ei und verschwand damit. Greg hatte aber inzwischen andere Beute gemacht. Er hatte einen Skorpion gefangen, der nun als Delikatesse herhalten musste. Der hat Appetit auf Skorpion? Was ist denn mit dem Ei und dem Vogel? Ach, die haben wir wieder verloren. Omas gieriger Blick fiel auf ihren wohlgenährten Enkel. Nach einem kurzen Knurren biss sie ihn in den Fuß. Mom, sie hat sich festgebissen. Okay, hol deinen Stock. Nimm sie weg. Geh weg von mir. Du krankes, altes Monster. Schnell schieb dir den Stock in den Mund. Haltet sie fest. Nimm einen Stein. Ugo, würdest du mir bitte mal auf die Beine hauen? Immer wieder dasselbe. Während die anderen, Thank der gefräßigen Kannibalen-Oma entreißen wollten, bemerkte Ib, dass Guy, der immer noch in dem hohlen Baumstamm steckte, sich wegzurollen versuchte. Warum rollst du weg? Ich will doch bloß ein bisschen was essen. Du kriegst zum Abendessen Käfer. Eine Riesenportion. Bitte. Ib befreite Guy aus seiner hölzernen Zwangsjacke. Er begann, eine Falle zu bauen. Wie nennst du das? Eine Falle, Ib. Was macht die so? Naja. Anhand einer unkomplizierten Zeichen- und Lautsprache erklärte Guy Ib, wie die Falle funktionierte. Tada! Das sollte heißen, ich lege eine Schlinge aus und wenn ein Tier hineintritt, zieht sie sich zu. Und ist gefangen. Guy baute eine Attrappe, die der Riesenente sehr ähnlich sah. Er wollte sie als Lockvogel benutzen. Und es klappte auch. Der Vogel fiel auf die Täuschung herein und folgte der Attrappe. Allerdings trat nicht er in die Schlinge, sondern Guy. Die Schlinge zog sich zu und schleuderte den jungen Mann auf Grugs Schoß. Er ist in dein komisches Falldingslich reingetreten. Ja, das habe ich Wo ist Ib? Der Vogel hatte sich dazu entschlossen, hinter Ib herzujagen. Aber Ib rannte zur Falle zurück und hatte Glück. Die Riesenente trat in die Schlinge und war gefangen. Schon wenig später bestand der Vogel nur noch aus Einzelteilen und wurde gierig verspeist. Guy war beeindruckt, dass die Familie kaum ein paar Knochen übrig ließ. Dann muss das Resteessen morgen wohl ausfallen. Resteessen? Was ist das schon wieder? Naja, wenn man was übrig lässt, kann man später die Reste essen. Oh, so viel Essen hatten wir noch nie. Bro, wie wär's mit einer Geschichte? Oh, das ist eine gute Idee. Wie wär's mit einer Geschichte, hä? Eine Geschichte? Oh ja, erzähl uns eine. Also, es war einmal eine kleine Tigerin. Die lebte mit ihrer Familie in einer Höhle. Es gab einen Haufen Regeln. Aber die große, einfache Regel lautete, verlass nie die Höhle, wenn es Nacht ist. Und die Tür war derart schwer, dass die große Regel unmöglich zu vergessen war. Sowas von unmöglich zu vergessen? Allerdings. Aber einmal, als alle anderen schliefen, schlich sie trotzdem raus. Nein! Doch! Und kaum hatte sie das getan, wurde ihre Höhle zerstört. Und alle mussten auf so eine lange, ätzende Wanderung gehen. Mit so einem schrägen Vogel. Und sie starben. Ende. Boah, das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Überraschendes Ende. Meine Geschichten enden nie so. Ja, zwei Geschichten hintereinander. Okay. Aber die wird nicht so gut wie die von Grug. Also es war einmal eine wunderschöne Tigerin. Sie lebte mit ihrer übrigen Familie in einer Höhle. Ihr Vater und ihre Mutter sagten ihr, du darfst überall hin, wohin du nur willst. Aber geh niemals in die Nähe der Klippe, denn du könntest fallen. Und sterben. Gute Geschichte. Aber als niemand hinsah, ging sie doch zur Klippe. Und je näher sie an den Abgrund trat, desto mehr konnte sie hören, desto mehr konnte sie sehen. Desto mehr konnte sie fühlen. Endlich stand sie ganz vorn an der Kante. Sie sah ein Licht. Sie lehnte sich vor, um es zu berühren. Und rutschte ab. Und sie fiel. Und sie flog. Oh, und wo flog sie hin? Ins Morgen. Ins Morgen? Ein Ort mit mehr Sonnen am Himmel, als irgendjemand zählen kann. Das wäre unheimlich hell. Ein Ort, der anders ist als das Heute oder das Gestern. Das Morgen ist ein Ort, wo alles besser ist. Morgen ist überhaupt kein Ort. Man kann es nicht sehen. Oh doch, doch ist es. Ich hab's gesehen. Und da möchte ich hin. Schön. Wir machen jetzt die Augen zu und schlafen. Und wenn wir aufwachen, werden wir den Ort finden, der all das hat, was wir wollen. Das Morgen? Eine Höhle. Guy wurde von Grug wieder in den hohlen Baumstamm gestopft. Satt und von den Abenteuern des Tages erschöpft, schliefen alle ein. Früh am nächsten Morgen machten sie sich wieder auf den Weg. Grug trug den Baumstamm mit Guy wieder auf seinen Schultern. Als sie eine unwegsame Strecke über spitze Steine gehen mussten, gelang es Guy, aus dem Baumstamm zu entkommen. Grug wollte hinterher, aber die Steine machten eine Verfolgung unmöglich. Er haut ab! Au! Und trete bloß nicht auf diese komischen, spitzen Steine! Du meinst die Steine? Aua! Leute, tretet bloß nicht auf diese Steine! Geht beiseite, ihr Luschen! Hallo, hört mir keiner zu, dass mir nie einer zuhört! Auf den Dingern kann man nicht laufen! Guy hatte sich hinter einem Felsen versteckt und die anderen eine Weile beobachtet. Jetzt kam er hervor und wollte Grug einen Handel vorschlagen. Ich kann euch helfen. Aber dafür müssen hier ein paar Sachen anders laufen. Ich reise nicht länger in der Holzklasse. Baumstamm fallen lassen. Gut, treten Sie ihn weg. Weiter. Okay, Oberschlauer, geil. Und was jetzt? Die Steine, die sie zu überqueren hatten, war ein weitläufiges Korallenfeld. Und ohne Spezialschuhe ging da gar nichts. Aber diese hatte Guy. Er verteilte sie an die anderen. Die Schuhe bestanden aus kleinen, hartschuppigen Fischen. Und mit ihrer Hilfe konnte man ohne Verletzungsgefahr über die spitzen und scharfen Korallen laufen. Oma war von Guys Idee begeistert. Oh, diese Schuhe sind klasse. Woher hast du nur diese Ideen? Ah, ich nenne es Gehirn, Freunde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ideen von da kommen. Dad, siehst du, ich habe kein Gehirn. Wir haben bisher auch kein Gehirn gebraucht, um zurechtzukommen. Höhlenmenschen brauchen nämlich kein Gehirn. Wir haben die hier. Greg ballte seine Fäuste und hielt sie hoch. Ja, jawohl, so sieht's aus, Freunde. Ideen sind was für Schwächlinge. So, gehen wir zu diesem Berg. Und so gingen sie weiter, bis sie das Korallenfeld überquert hatten. Langsam kamen sie ihrem Ziel immer näher. Plötzlich schlug das Wetter um und es gab regelrechte Wolkenbrüche und Blitze zuckten vom Himmel. Greg fühlte sich alles andere als wohl dabei. Regen habt ihr doch wohl schon mal gesehen, oder? Weißt du, wir gehen nicht oft raus. Eb, sieht gefährlich aus. Hey, Vorsicht. Oh, wirklich? Okay. Nach einer Weile beruhigte sich das Wetter wieder und sie kamen an einen See. Guy sprang sofort ins Wasser. Als das Eb sah, hüpfte sie hinterher und ihr folgten dann auch die anderen. Nach einem kurzweiligen Badevergnügen machten sie sich wieder auf den Weg. Unterwegs erzählte Guy ein paar Witze. Sagt der Bär zu ihnen, eure Höhle? Ich bunkere meine Knochen schon seit einer Woche hier. Ist eine lustige Geschichte. Das ist keine Geschichte. Das ist ein Witz. Was ist ein Witz? Naja, man denkt sich einfach was aus, damit andere lachen. Guy verteilte unter der Familie ein paar Muscheln. Bitte sehr, eine für dich. Danke. Eine für dich und die hier ist für sie. Okay. Okay, das reicht. Wozu müssen die Kinder eigene Muscheln kriegen? Damit wir die anderen rufen können, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Moment, willst du damit andeuten, wir teilen uns auf? So erkunden wir mehrere Wege auf einmal. Das ist der schnellste Weg dadurch. Die Croods trennen sich nicht. Deine Methode ist nicht sicher. Die kriegen das hin. Wir schaffen das, Dad. Nein, nein, nein, nein, nein. Es ist meine Aufgabe, auf euch aufzupassen. Ich habe hier das Sagen und es wird keiner getrennt. Außer euch beiden natürlich. Ja. Thema beendet. Plötzlich gab es ein neues Erdbeben. Aber dieses Mal war es so stark wie nie zuvor. Die Erde tat sich auf und verschluckte die Croods und Guy. Durch einen Graben rutschten sie in ein unterirdisches Höhlensystem, das aus mehreren Tunnelgängen bestand, und wurden getrennt. Hallo? Hallo? Ist jemandem was passiert? Oh. Uns geht's gut, Grab, Dad. Ich schieb hier irgendwie gerade Panik. So, sag mir, was ich tun soll. Was soll ich tun? Was soll ich jetzt genau tun? Bleib, wo du bist. Ich komm dich suchen. Nein, das dauert zu lange. Leute, hört mal. Lauft einfach weiter, dann finden wir schon raus. Dad? Ja. Okay. Denkt dran, habt niemals keine Angst vor irgendwas. Ihr schafft das. Es wird schon gut gehen, es wird schon gut gehen. Ich bin ohnmächtig. Jeder versuchte irgendwie aus diesem Labyrinth herauszufinden. Thunk traf in seinem Tunnel auf ein kleines Wildschwein. Er versuchte es zu verscheuchen, aber das Kleine wollte nicht von seiner Seite weichen. Nach und nach fand jeder seinen Ausgang. Naja, bis auf Greg. Aber seine Frau erbarmte sich seiner und ging ihm entgegen. Als alle wieder zusammen waren, suchten sie sich ein geeignetes Nachtlager. Thunk hatte sich inzwischen mit dem kleinen Schweinchen angefreundet und spielte Stöckchenwerfen. Ja, feiner Hund. Wer ist mein feiner Hund? Ja, du. Fein. Du brauchst einen Namen. Willst du einen Namen? Ich glaube, ich nenne dich Douglas. Kannst du Kunststücke? Mach eine Rolle. Komm schon, Douglas, mach eine Rolle. Es wurde langsam dunkel und der Abend brach an. Oma wurde sentimental und erzählte voller Inbrunst von ihrer ersten großen Liebe. Ich war mal verliebt. Ach, er war Jäger, ich war Sammlerin. Es gab einen ziemlichen Skandal. Wir fütterten uns mit Beeren, wir tanzten. Dann hat ihn mein Vater mit dem Stein plattgehauen und mich an euren Opa verschachert. Es herrschte allgemein eine ausgelassene und entspannte Stimmung wie schon lange nicht mehr. Irgendwann meinte Grug, er müsse wieder eine Geschichte loswerden. Wer will eine Geschichte hören, ha? Niemand? Nein, niemand. Denn Oma erzählte schon eine nach der anderen. Und dann hat Torg gesagt, ob ich es kenne, ich hab's gemalt. Ich kapier gar nichts. Uga hatte Guy und Ib die ganze Zeit über beobachtet, die etwas abseits standen. Und sie spürte, dass sich da mehr als nur eine gute Freundschaft entwickelte. Später bedankte sie sich bei Guy. Es war sicher nicht leicht für dich, uns dabei zu haben, aber für sie war das der schönste Tag ihres Lebens. Ich danke dir dafür, Guy. In der Ferne gewitterte es und am Horizont waren Blitze zu erkennen. Guy nahm die Fackel und bat die anderen, ihm zu folgen. Gemeinsam stiegen sie einen Berg bis zum Gipfel hinauf. Von dort oben konnte man über das ganze Land blicken. Guy zeigte in den klaren Sternenhimmel. Mehr Sonnen, als irgendjemand zählen kann. Jede Sonne, die über unseren Himmel zieht, ruht sich da oben aus. Im Morgen. Da kann uns nichts passieren. Ich bleibe bei Guy. Nein, nicht meine Kleine. Kommt mit uns. Ich kann nicht ohne Grug gehen. Da sprichst du aber nur für dich. Gehen wir zu dritt. Im Ernst, Mom? Grug hat keine Ideen, wenn es darum geht, uns zu beschützen. Genau genommen hat er gar keine Ideen. Nein, das stimmt nicht. Weißt du noch, das eine Mal, als er... Sieh es doch ein. Wenn er eines Tages eine eigene Idee haben sollte, dann beiß ich vor lauter Schreck ins Gras. Die Gruppe stieg wieder zum Nachtlager hinunter und legte sich schlafen. Früh am nächsten Morgen fehlte jemand. Grug. Grug? Dad! Dad! Er ist ja nun wirklich nicht klein. Wie kann der einfach so verschwinden? Hey, wartet. Fragen wir diese hässliche Tante da, ob sie Dad gesehen hat. Hä? Diese hässliche Tante, die plötzlich vor ihnen stand, war Grug. Er trug eine neue Haarpracht, die man heute als Rasta-Frisur bezeichnen würde. Hab ihn nicht gesehen. Was soll das werden? Naja, ich habe die Nacht über wach gelegen, weil mir all diese Ideen durch den Kopf gegangen sind. Was soll das auf deinem Kopf sein? Man könnte es Verzweiflung nennen. Ich nenne es Kopfbelag, reimt sich auf Grug. Grug hatte einen runden Felsen bei sich, den er nun stolz präsentierte. Ja, und das? Das nenne ich Fardings. Reimt sich auf Grug. Das ist doch kein Reim. Damit kommen wir schneller voran als mit Schuhen. Ich will auch gern ein Fardings. Grug gab seinem Sohnemann wohl die erste Sonnenbrille der Geschichte. Ich nenne es Sonnenbrille. Irre, hä? Die Sonne sticht nicht mehr so in den Augen wie vorher. Wo hast du nur diese tollen Ideen her? Naja, ein Gehirn habe ich ja nicht. Also kommen sie aus meinem Bauch, von ganz tief unten. Und dann wandern sie hoch in meinen Verstand. Ups, das schien weh zu tun, wenn sie da hochwandern. Sie machten sich wieder auf den Weg. Grug versuchte ständig, seinen Verstand zu schärfen und fiel oft zurück. Denken und dabei zu gehen, war wohl noch zu kompliziert für ihn. Grug, weiter, wir dürfen nicht bummeln. Siehst du, ich hab Gedanken, ich hab Ideen. Mit immer weiteren neuen Ideen nervte er langsam seine Mitwanderer. Uga erkannte ihren Mann nicht wieder. Während sie in einem Schildkrötenpanzer über einen Sumpf setzten, sprach sie mit ihm. Wie die hier. Ich nenne es Wohnmobil. Ist das nicht der Wahnsinn? Oh. Ah, seht mal, das hier werde ich Fliegomat nennen. Mom? Es ist furchtbar, ich weiß. Ich habe fast Mitleid mit ihm. Nein, doch nicht. Was soll denn das werden, Grug? Aber weißt du, ich dachte, wenn ich auch Ideen hätte, wie... Wie geil. Dann würde Ib vielleicht auf mich hören. Und vielleicht würde sie dann ja nicht mit Geil mitgehen. Oh, Grog. Darum geht es also bloß. Und ich habe gedacht, es würde deine Mutter umbringen. Naja, also Sieg auf ganzer Linie. Wir sind da! Nachdem sie den Sumpf überquert hatten, erreichten sie ihr Ziel, den höchsten Berg. In diesem Moment setzten neue Beben ein. Grog entdeckte am Fuß des Berges eine Höhle. Da vorne! Alle in die Höhle! Hey, komm rein da! Beeilung! Grog! Na los! Los! Los! Nein! Schluss mit Höhlen, Grog. Was? Ja, wir springen auf die Sonne und reiten mit dir ins Morgen mit Guy! Wartet, wartet. Ihr zieht das also alle durch? Thank? Tut mir leid, Dad. Hör endlich auf, dir Sorgen um uns alle zu machen. Es ist meine Aufgabe, mich zu sorgen. Meine Aufgabe, die Regeln zu befolgen. Die Regeln funktionieren hier draußen aber nicht. Ihnen verdanken wir unser Leben. Das ist doch kein Leben gewesen. Das war höchstens nicht tot sein. Das ist ein Unterschied. Uga. Leute, ich verlange, dass ihr auf mich hört. Wir wären schon tot, wenn wir auf dich gehört hätten. Wir müssen von nun an Guy folgen. Guy. Guy, lauf weg. Grog lief rot an und stürzte sich wutentbrannt auf Guy. Das ist doch zwecklos. Uns läuft die Zeit weg. Alles bricht zusammen. Sie sind irrational und kontraproduktiv. Schlaue Sprüche ärgern mich. Red weiter. Abwehrmodus. Wissen Sie, heute Morgen, da waren Sie verändert. Waren ein Ideenmensch. Ein moderner Mensch. Ich bin ein Höhlenmensch. Nein, nein, nein, nein, halt. Im Kampfgetümmel rutschten beide aus, stürzten von einem Felsvorsprung in die Tiefe und landeten in einer Teergrube. Eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Bis zum Bauch saßen sie in der schwarzen Masse fest und konnten sich kaum bewegen. Oh, was ist denn das für ein Zeug, das dich vor meinen Schlägen schützt? Teer. Nein, bitte. Nein, ich muss wieder zu meiner Familie. Hören Sie auf, sich zu wehren. Nein, Grog, hör auf. Niemand kommt hier raus. Vertrau mir. Ich weiß es. Deine Familie. Ja. Tut mir leid. Ich hatte wohl zu viel damit zu tun, die Familie am Leben zu halten. So ist das. Das machen Väter so. Ja, so ist es. Aber von hier aus können wir das nicht machen. Wir brauchen eine von deinen Ideen. Komm schon. Ich weiß, du schaffst das. Und Guy hatte auch eine Idee. Er wusste, dass ganz in der Nähe der Säbelzahntiger hauste. Er baute eine notdürftige Puppe einer Säbelzahntigerin. Und Klammer sollte mit furchtbaren Jammerlauten den Säbelzahntiger herlocken. Was soll man sagen? Es funktionierte. Da ist er. Klammer, ich will Romantik, Drama, echtes Gefühl. Reiß mich mit. Gut. Er sieht uns. Unser Einsatz, los. Also, gib alles. Der Säbelzahntiger fiel tatsächlich darauf herein und näherte sich der jammernden Gestalt. Er packte die Puppe, an der sich Grog und Guy festhielten, und zog sie heraus. Als das Raubtier aber die Männer sah, wurde es sehr ärgerlich und wollte sich gleich auf sie stürzen. Das Faultier Klammer hielt den Säbelzahntiger aber am Schwanz fest. Inzwischen hatten auch die anderen die Teergrube erreicht. Genau in diesem Moment erschütterten neue Beben die Erde. Guy schaute Grog an. Grog, du entscheidest. Führe uns ins Morgen. Los geht's! Sie stiegen den Berg zum Gipfel hoch, der bis über die Wolken ragte. Schnell! Kommt! Wir schaffen es! Du hattest recht. Da ist sie! Die Sonne! Wir schaffen das! Wir können auf ihr ins Morgen reiten! Unter ihnen grollte und rumorte es. Die Erde veränderte ihr Gesicht. Da, wo einst Berge standen, gab es plötzlich keine mehr. Dafür wuchsen neue aus der Erde empor. Vulkane wurden geboren und spuckten ihre Lavaströme aus. Guy führte die Croods weiter, aber als er sich am Ziel glaubte, gab es für ihn eine große Enttäuschung. Auch hier oben verdunkelte sich der Himmel durch die herabregnende Vulkanasche. Das ist doch... Ich verstehe das nicht. Die Sonne war genau hier. Sie war genau hier. Guy war das erste Mal ratlos. Dafür ergriff Uga die Initiative. Wir müssen in die Höhle zurück. Schnell, schnell, schnell. Bleib zusammen. Schnell weiter. Weiter, weiter, weiter. Haltet alle meine Hand. Tak, komm. Los, los, los. Bleiben wir zusammen und... Grog, was ist mit dir los? Grog, wir sterben, wenn wir hier bleiben. Aber Grog blieb stehen. Er starrte auf seine Hand, über die ein letzter Sonnenstrahl hinweghuschte. Nur auf der anderen Seite des Berges war noch Licht zu sehen. Grog, hör mir zu. Wir müssen zurück zu dieser Höhle. Schluss mit Dunkelheit. Schluss mit Verstecken. Schluss mit Höhlen. Was ich damit sagen will, folge dem Licht. Ich kann mich nicht ändern. Ich habe nun mal keine Ideen. Aber ich habe meine Kraft. Und hier und heute zählt nur das. Nein, wir wissen nicht, was da drüben ist. Vielleicht gibt's da gar nichts. Das ist zu riskant. Es ist eine Chance. Ich nutze diese Chance. Grog schaute Guy an und sagte... Weißt du was, ich wollte dich von Anfang an wegschmeißen, seit unserer ersten Begegnung. Das ist nur ein Witz, oder? Was ist ein Witz? Grog hob Guy hoch, holte Schwung und warf ihn auf die andere Seite des Berges. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Okay, Frank, jetzt du. Du gehst nicht mit, oder? Wenn du es schaffst, schaffe ich es auch. Grog warf jetzt auch Frank und dann seine Frau rüber. Als vorletztes war Oma an der Reihe. Oma... Kein Geschleim! Los, wirf mich! Warte, du hast mich heute überrascht. Knalltüte. Ich liebe das! Nun war nur noch Eve da. Liebevoll schaute Grog seine Tochter an. Es wird Zeit. Nein, es gibt so viel, was ich dir noch sagen muss. Ich habe keine Zeit mehr und ich muss alles in Ordnung bringen. Ich bringe es in Ordnung. Grog nahm seine Tochter in den Arm und drückte sie. Es wirkt schon. Wie nennst du das? Ich habe mir überlegt, ich könnte es Knuddeln nennen. Das reimt sich auf gar nichts. Aber, naja, du kannst es gerne umbenennen. Nein, nein, Knuddeln finde ich gut. Ich hab dich lieb. Die Beben erreichten nun auch den Gipfel des Berges. Dad, ich hab Angst. Hab niemals Angst vor irgendwas. Grog hob seine Tochter hoch und warf sie rüber. Grog versuchte nun allein auf die andere Seite zu kommen. Es war sehr schwer und gefährlich, nach unten zu steigen und auf der anderen Seite wieder rauf. Die Erschütterungen waren heftig und Grog musste zeitweilig vor herabfallenden Steinlawinen Schutz in einer Höhle suchen. Dort traf er allerdings auf den Säbelzahntiger. Aber der war alles andere als angriffslustig. Im Gegenteil, er legte seinen schweren Kopf auf Grugs Beine und kuschelte sich an. Draußen war es dunkel und die Piranha-Vögel waren wieder auf Beutesuche unterwegs. In der Höhle hatte Grug die Fackel entzündet, die ein warmes Licht spendete. Vielleicht lag es daran. Hin und wieder hörte Grug das Muschelblasen auf der anderen Seite. Er versuchte zu überlegen. Nein, er überlegte, wie er zu den anderen kommen könnte. Und dann, auf einmal... Ich habe eine Idee! Grug sammelte Knochen und Skelettteile, setzte diese zusammen und legte zum Schluss ein Stück Fell darüber. Danach brachte er das Skelett vor die Höhle und machte die Piranha-Vögel auf sich aufmerksam. Als sie auf ihn zuflogen, kroch er mit dem Säbelzahntiger unter das Skelett und klemmte sich mit ihm fest. Die Raubvögel packten das Skelett und hoben es in die Lüfte. Mit der brennenden Fackel lenkte Grug die Vögel in die richtige Richtung. Kaum waren sie in der Luft, explodierten die Vulkane unter ihnen und eine gewaltige Druckwelle schleuderte sie nach vorn. Die anderen sahen die Explosionen und wie alles in einer Aschewolke versank. Niemand glaubte daran, dass Grug das überlebt hatte. Eep war todtraurig. Ich konnte es ihm nicht mehr sagen. Eep, wenn dein Dad hier wäre, dann würde er dir zurufen. Wow, du hörst dich genauso an wie er. Aus dem Weg! Plötzlich schoss aus der dunklen Aschewolke ein Skelett heraus und flog direkt auf sie zu. Ja! Er hat's geschafft! Er reitet auf der Sonne. Aber nicht besonders gut. Geht alle aus dem Weg! Grug landete vor ihren Füßen. Ziemlich hart. Dad, Grug! Wo ist die Gefahr? Wer hat in die Muschel getötet? Ich hab dich auch lieb. Die Wiedersehensfreude war groß und alle fielen sich glücklich in die Arme. Bis plötzlich der Säbelzahntiger unter dem Skelett hervorkam. Grug stellte seiner Familie das neue Haustier vor. Naja, ich bin wohl mehr der Katzentyp. Gemeinsam gingen sie weiter, bis sie an die Küste kamen. Das Meer hatte noch niemand von ihnen gesehen. Staunend schauten sie auf das Wasser. Da müssen wir hin. Ja, bahnfrei! Halt, warte auf mich! Das bin ich. Ich heiße Eep. Und das ist meine Familie, die Croods. Falls ihr es noch nicht erkannt habt an unserer Bräune und den Haustieren, wir sind nicht mehr so richtige Höhlenmenschen. Unsere Welt ist immer noch ziemlich rau und feindselig. Aber jetzt wissen wir, dass die Croods durchkommen werden, weil wir die Regeln geändert haben. Die Regeln, die uns im Dunkeln gehalten haben. Und wegen meinem Dad, der uns gezeigt hat, dass sich jeder ändern kann. Naja, fast jeder. Von jetzt an bleiben wir hier draußen, wo wir dem Licht folgen können.